nette Scheiben. Frag mich, wieso muss ich so leiden? Warum konntest du nicht einfach bleiben? Ich reiß die Bilder von der Wand. So, dass ich dich schon vermiss. Egal was war, egal was ist, ich spür immer mehr, wie ich daran zerbrech. Herz in Not, Herz in Not. Baby, komm bitte ganz schnell zurück. Herz in Not, Herz in Not. Baby, komm bitte ganz schnell zurück. Baby, komm bitte ganz schnell zurück.